Die ersten knapp 20 Minuten sind für Jan Kuzier reserviert, und zwar für sein Konzert für Trompete, Posaune und Orchester Opus 17. Wir hören die vier Sätze in einer Aufnahme, die Anfang der 70er Jahre entstand, mit John Wilbraham Trompete, Armin Rosin Posaune und Jan Kuzier selbst am Pult der Nürnberger Symphoniker. Thank you. Musik von und mit Jan Kuzier, das war sein Konzert für Trompete, Posaune und Orchester Opus 17 in einer Aufnahme mit John Wilbraham und Armin Rosin als Solisten und Jan Kuzier am Pult der Nürnberger Symphoniker. Im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 jetzt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Elgar Howarth im November 1980, und zwar mit der Sinfonie Nummer 1, Music on Open Strings von Gloria Coates. Thank you. Das war die erste Sinfonie Music on Open Strings von Gloria Coates, gespielt im November 1980 vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Elgar Howarth. Es folgen vier der Hölderlin-Lieder aus dem zweiten Zyklus von Wilhelm Kilmeier in einer Bearbeitung für Tenor und kleines Instrumentalensemble. Es singt Christoph Brigadien, es spielt das Ensemble Contraste. Das Blech. Im Wind aber oben stille kräht die Fahne. So sehr die Gestalt ist, die Bildsamkeit herauskommt, dann des Menschen. Die Fenster, daraus die Glockentöne, die Ähnlichkeit von Bäumen des Walds. Reinheit aber ist auch Schönheit. In aus verschiedenen entsteht ein ernster Geist. So sehr einfältig aber die Bilder, so sehr heilig sind die, dass man wirklich oft fürchtet, die zu beschreiben. Die die himmlischen Arme, die immer gut sind, alles zumal. Wir Reiche haben diese Tugend und Freude. Der Mensch darf das nachahmen, darf, wenn lauter Mühe das Leben, ein Mensch aufschauen und sagen, so will ich auch sein. Ja. Solange die Freundlichkeit noch am Herzen mir reine dauert, wisset nicht unglücklich der Mensch sich, lebt der Mensch, und wenn sein Rest sich zeiget, so ist's, als wenn ein Tag sich Tagen unterscheidet. Das ausgezeichnet sich der Mensch zum Reste neiget. Von der Natur getrennt und unbeneidet. Als wie allein ist er im anderen weiten Leben, wo rings der Frühling grünt, der Sommer freundlich weilet. Bis das Jahr im Herbst hinuntereilet. Und immer dar die Wolken uns umschweben, das Leben prächtig. Die Menschen sind der Natur oft ersmächtig. Das Recht gelangt Ewigkeit ist weit umher, die alte Sage. In lieblicher Bläue, der Mensch, Griechenland und wie Wolken. Das waren vier der Hölderlin-Lieder aus dem zweiten Zyklus von Wilhelm Kilmeier, bearbeitet für Tenor und kleines Instrumentalensemble mit Christoph Brigadien und Mitgliedern des Ensembles Kontraste im September 2010. Concerto Bavarese auf Bayern 2, die kommenden 27 Minuten gehören Karl Amadeus Hartmann, und zwar seinem Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester. Drei Sätze, Introduktion, Tanzvariationen und Fantasie. Sie hören den Klarinettisten Wolfgang Schröder, das Sonnleitner Quartett und die Münchner Philharmoniker, dirigiert von Rudolf Albert im Januar 1968. Thank you. Thank you. Thank you. Karl Amadeus Hartmann komponierte dieses Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester. Hier zu hören in einer Aufnahme von 1968 mit dem Klarinettisten Wolfgang Schröder, dem Sonnleitner Quartett und den Münchner Philharmonikern am Pult Rudolf Albert. Es folgen drei Lieder für Chor a cappella nach Texten von Johann Gottfried Herder, komponiert von Günter Bialas, Brautlied, Abschiedslied und Lustige Hochzeit. Arthur Groß leitet den städtischen Kammerchor Markt Oberdorf. ein sehr grässlich Ding, grässlich Ding. Kann ich die Braut sein, ich soll nicht Braut sein. Kann ich die Braut sein, ich kann nicht Braut sein. Ich kann nicht Braut sein, kann nicht die Braut sein. Kann nicht Braut sein. Wer soll Bräutigam sein? Zaunkönig soll Bräutigam sein. Wer soll Bräutigam sein? Wer soll Bräutigam sein? Wer soll Bräutigam sein? Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, Zaunkönig, ich bin ein sehr kleiner Kerl. Kann nicht der Bräutigam sein, ich kann nicht Bräutigam sein, kann nicht Bräutigam sein. Wer soll Koch sein? Wolf soll der Koch sein. Wer soll Koch sein? Wer soll Koch sein? Wolf soll der Koch sein. Wer soll Koch sein? Nach Texten von Johann Gottfried Herder komponierte Günter Bialas diese drei Lieder für Chor a Cappella, Brautlied, Abschiedslied und Lustige Hochzeit. Hier gesungen im Mai 1974 vom Städtischen Kammerchor Markt Oberdorf unter der Leitung von Arthur Groß. Wir kommen zum letzten Werk in diesem heutigen Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 und damit zum Konzert für Streichorchester von Fritz Büchtger. Toccata, Aria und Marcia. Jan Kuzier dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks im Februar 1953. Thank you. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Jan Kuzier im Februar 1953 in dieser BR-Studioaufnahme. Mit dem Konzert für Streichorchester, komponiert von Fritz Büchtger.